Wir beginnen mit Werner Haider, Rock Art für Sinfonieorchester mit dem Münchner Rundfunkorchester unter der Leitung von Werner Andreas Albert. Thank you. Thank you. Werner Haider, Rock Art für Sinfonieorchester. In einer Aufnahme von 1984 mit dem Münchner Rundfunkorchester unter der Leitung von Werner Andreas Albert. Als nächstes Musik von Heinrich Hartl, Sonate für Altsaxophon und Klavier, Opus 3 Nummer 2, mit Norbert Nagel am Saxophon und dem Komponisten am Klavier. Thank you. Heinrich Hartl, Sonate für Altsaxophon und Klavier, Opus 3 Nummer 2, mit Norbert Nagel am Saxophon und Heinrich Hartl am Klavier. Es geht weiter mit Musik von Christoph Wünsch, sein Konzert für Saxophon und Kammerorchester in einer Aufnahme von 2012 mit Lutz Kopitsch Saxophon und dem Tiroler Kammerorchester Instrumenti. Die Leitung hat Gerhard Sammer. Thank you. Thank you. Thank you. Ein Konzertmitschnitt aus dem Jahr 2012 aus dem Theater in der Bibrastraße in Würzburg mit Lutz Kopitsch Saxophon und dem Tiroler Kammerorchester Instrumenti unter der Leitung von Gerhard Sammer. Musik von Christoph Wünsch, sein Konzert für Saxophon und Kammerorchester. Und jetzt wieder eine Komposition von Werner Haider, Divertimento, mit dem Modern Jazz Quartett. Divertimento. Sie hören das Concerto Bavarese auf Bayern 2. Als nächstes von Steffen Schorn, Three Pictures mit Roger Hanschel und Steffen Schorn Saxophon und dem Rascher Saxophon Quartett. Thank you. Thank you. Three Pictures von Steffen Schorn. Als nächstes hier im Concerto Bavarese auf Bayern 2 aus den 9 Stücken für Klarinette und Klavier von H.E. Erwin Walter, die Nummer 5, 6, 7 und 9 mit Ib Hausmann Klarinette und Frank Gutschmidt am Klavier. Thank you.

Yves Hausmann und Frank Gutschmidt mit der Nummer 5, 6, 7 und 9 aus den 9 Stücken für Klarinette und Klavier von H.E. Erwin Walter. Und jetzt noch einmal Musik von Werner Haider, seine Sonatina für Jazzquartett und 7 Instrumente. Das war die Sonatina für Jazzquartett und sieben Instrumente von Werner Haider. Mit Hironaru Saito Flöte, Günter Voigt und Joachim Lenhardt Klarinette, Konstanze Banzhaff Horn, Matthias Schuller Posaune, Sonja Sengspiel Fagott, Magdalena Gosch Harfe, David Seuser Vibraphon, Jonathan Hofmeister Klavier, Alex Bayer Kontrabass und Janef Brill am Schlagzeug. Die Leitung hatte Peter Fulda.